Deutschlandfunk Soundcheck. AOR, Adult Oriented Rock Music. In solchen Sendern, hat er mal erzählt, in Sendern, die sich auf solche Musik spezialisiert haben, laufe er heute in den USA. Eine Sendung hier mal wieder heute Nacht für die, die, na, die ein bisschen älter sind, die ein bisschen älter geworden sind, aber dennoch jung dabei. Etwa der Jahrgang des Protagonisten selbst, 1945, oder für alle die, die ein Jahr früher oder ein Jahr später geboren worden sind, 1946 zum Beispiel. Und wenn Sie dann heute Geburtstag haben oder gestern Geburtstag hatten, dann passt das ja, egal wo Sie wohnen oder wie Sie heißen, Müller oder Schmidt oder Weinberg oder wie auch immer. Neil Young, Country, Punk und Rock and Roll heißt es für die nächsten knapp 2 Stunden. Und wir fangen mit einem Song an, der hervorragend in die Zeit passt. Er könnte fast zynischer oder sarkastischer gar nicht sein. Er heißt Rockin' in the Free World und am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. People shuffling their feet, people sleeping in their shoes, but there's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them, so I try to forget it any way I can. Keep on keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. I see a girl kid away and she's gonna get a hit. She hates the life and what she's done is that's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking the free world. Keep on thank you. Rockin' in the Free World, Neil Young mit einer Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks von einem Konzert in der Großen Freiheit in Hamburg. Neil Young kommt wieder auf Tournee. Ich habe die Daten nicht im Kopf, aber er beginnt demnächst seine Tournee und er wird so spielen, wie eben gerade gehört, nämlich solo. Er ist wieder einmal auf einer Solotournee und die Karten kosten eine verdammte Menge Geld. Sie liegen bei 60, 70 Euro für ein Ticket und das ist wirklich einiges für einen einzigen Menschen auf der Bühne. Ob das Publikum dieses Lied dann auch mitsingen mag, wenn er es spielt, das werden wir sehen. Rockin' in the Free World, Neil Young. Geboren also 1945, am 12. November 1945 in Toronto, Kanada. Dann landete er irgendwann in den USA und wie bekannt, er spielte bei Buffalo Springfield und bei dieser Band namens Crosby, Stills, Nash & Young. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von ihm. Ich wurde diesen Middle-of-the-Road-Kurs allmählich leid, erzählte er. Ich bin dann einfach in den Graben gefahren. Das war zwar holpriger, aber ich habe interessante Leute kennengelernt. Interessanter als die eben seiner drei Mitstreiter. Es gibt ein Buch von Bill Graham, von diesem Impresario, der vor 6, 7 Jahren verstorben ist. Der Mann, der das Film West in San Francisco besaß und das Film East in New York. Der hat also ein Buch geschrieben und hat eben auch ein wenig über Crosby, Stills and Nash & Young erzählt. Und da sind Geschichten dabei, die man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Es muss eine schreckliche Band gewesen sein, die sich vor dem Konzert gestritten haben, etwa darüber, wer wann welches Solo spielt, in welcher Reihe sie oder in welcher Reihenfolge sie auf die Bühne gehen und wer wann welches Lied singt, was sie dann zwar irgendwann auch einmal gemeinsam gesungen haben, aber eben eine Band von 4 Exzentrikern und Neil Young war einer davon. Fangen wir an mit Aufnahmen aus den 70ern, mit 3 Songs aus dem Album, mit dem er bekannt geworden ist, einer größeren Fangemeinde bekannt geworden ist. Das Album hieß, oder das heißt ja noch immer so, Harvest und daraus einen Song zuerst einmal, der heißt Out in the Weekend. Calling. tries to speak and can't begin to say. Oh. Out in the Weekend, Neil Young von der LP, beziehungsweise heutzutage ist es eine CD mit dem Titel Harvest. Harvest war schon seine vierte LP, aber die bis dahin ganz sicherlich erfolgreichste und die, wie gesagt, die ihn einem größeren Kreis bekannt machte. Harvest ist zu großen Teilen in Nashville, Tennessee, in Music City, USA, aufgenommen worden. Das hört man der Platte an, das hört man jedem Song von Harvest an und das hört man auch dem Song an, der damals 1972 ein Hit war, ein großer Hit, einer der ersten großen Hits, die Neil Young gehabt hat und der Song, der heißt natürlich Heart of Gold. Gold, Neil Young aus dem Jahr 1972. Mal elegisch, mal ruppig, mal beides zugleich, schrieb der Rolling Stone einmal über ihn. Damals in seiner Anfangszeit als Solo-Interpret, das ist ja nun schon 30 Jahre her, damals war er eigentlich nur elegisch. Auch die anderen LPs, die er in dieser Zeit machte, die entsprachen diesem Stil. Neil Young gefiel sich als Outcast, als der, der auf der Suche war, der den Sinn des Lebens sucht und der nicht so genau weiß, wo er eigentlich hingehört. Viel Mundharmonika bei den Songs und sehr, sehr ruhig, sehr, sehr leise die meisten, sehr, sehr nachdenkliche Texte. Hören wir noch einen Song von dieser LP Harvest. Ein Song, der damals eigentlich untergegangen ist. Das lag auch daran, weil er der längste auf dieser Platte war. Er hatte immerhin für damalige Verhältnisse ziemlich lang. Er hatte immerhin eine Laufzeit von 6 Minuten und 40 Sekunden. Der Song, der heißt Words Between the Lines of Age. Words Between the Lines of Age, Neil Young, noch ein Titel der LP Harvest ist das gewesen aus dem Jahr 1972. Und die Mitspieler, die seien auch einmal erwähnt, da war Ben Keith dabei, da war Kenny Buttrey dabei, Tim Drummond und Jack Nitzsche, Musiker, mit denen Neil Young immer mal wieder zusammenspielen sollte, und Musiker vor allen Dingen, die mit allen möglichen Menschen schon vorher zusammengespielt hatten und danach zusammengespielt haben, von Bob Dylan bis Ry Cooder und weiß der Himmel mit wem. Kommen wir zu einem Song von Neil Youngs erster Solo-LP. Die erste Solo-LP erschien 1969, die hieß einfach nur Neil Young, und aus dieser LP ein Song, der heißt The Old Laughing Lady. If there ain't no war, you got to move. There's no time left to stop. They say the old laughing lady dropped by. She leaves nothing at all. See the drunkard of the village falling on the street. Tell his ankle from the rest of his feet. He loves his old laughing lady, 'cause her taste is so sweet. His laughing lady's loving ain't the kind. Oh, lights out the night. Yes, a slipping on the stairway just don't feel right. And there's a rumbling in the bedroom and a flashing of light. Here's the old laughing lady. Everything is all right. I Believe in You, Neil Young von der LP After the Gold Rush. Das ist seine dritte LP gewesen damals. Wir machen einen Riesensprung ins Jahr 1991. Was war bis dahin alles passiert? Er hatte zwei Bands gehabt, die Stray Gators und Crazy Horse. Er hatte Höhen und Tiefen und er hatte sehr viele Tiefen. Die Kritik schrieb zum Beispiel, seine Songs hörten sich an wie in 5 Minuten oder in 5 Jahren geschrieben. Oder der New Musical Express schrieb einmal, sein Abstieg werde kaschiert und präsentiert als eine Suche nach neuen Wegen. Wie auch immer, bis 1991 hatte er 20 LPs gemacht, also mehr als eine Schallplatte in jedem Jahr. Wir kommen zu dem Neil Young, um nochmal den Rolling Stone zu zitieren, mal elegisch, mal ruppig, mal beides zugleich. Wir kommen also zu dem, der wohl der bekannteste ist, der, der seine Gitarre malträtiert. Neil Young live und Like a Hurricane. To me. feeling when time just slips away between us on our foggy trip. You are like a hurricane. There's calm in your eye, and I'm getting blown away somewhere safer where the feeling. I want to love you, but I get so blown away. Thank you. Stahlgewitter. Neil Young und Crazy Horse aus dem Jahr 1991. Neil Young und Crazy Horse und Crazy Horse waren Ralph Molina, Billy Talbot, Frank Sampedro und er natürlich, Neil Young, der seine Gitarre malträtierte. Und mit dieser Band und mit diesem Programm der Doppel-Live-LP World unterwegs war und Erfolge feierte und bejubelt wurde. Und es konnte nicht laut genug sein und die Stücke konnten nicht lang genug sein. Like a Hurricane, höchstwahrscheinlich das bekannteste Stück, der bekannteste Song von Neil Young überhaupt. Es gibt ihn in diversen Versionen und diese 14 Minuten Live-Version ist höchstwahrscheinlich auch die, die immer noch die bekannteste ist. Wir hören noch einen Song von dieser Doppel-Live-LP World. Natürlich auch, wie alle Songs von ihm geschrieben. Der Song ist auch einer der, die bekannter sind, den es auch in verschiedenen Versionen gibt. Hier in der Version noch einmal mit Crazy Horse, Ralph Molina, Billy Talbot und Frank Sampedro. Und dieser Song, den wir dann gleich hören werden, der heißt Cinnamon Girl. Der ist nicht ganz so lang, der ist nur 4 Minuten 30 lang. Your baby.